Im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. An Schönheit wird mein Herz sich dort erfreuen. Und wenn ich in die Ewigkeit zum Himmel werd eingehen, der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbetend werd ich stehen vor dem, der alles liebt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe einst das Perlentor, es strahlt so hell und klar. Ich sehe einst das wunderschöne Heim. Ich sehe einst den weißen Thron und auch die Engelschar. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbetend werd ich stehen vor dem, der alles liebt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe einst die Lieben dort in jenem Himmelsland und viele, die mit mir da ziehen heim. So mancher wartet dort auf mich an jenem goldenen Strand. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbetend werd ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt.